Die Kundgebungen der Bezirke Südpyongan, Südhwanghae und Yanggang und der Stadt Nampo für den endgültigen Sieg in der gesamten nationalen Konfrontation mit den USA fanden am 26. September statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der regionalen Partei-, Markt- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe und Hochschulen, die werktätigen Jugendlichen und Studenten. Nachdem die Erklärung des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un verlesen wurde, gab es Reden. Die Redner betonten, die Erklärung vom Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK ist der donnerartige Ausdruck des Zorns und Hassgefühls der Armee und Bevölkerung der TVRK gegen die US-amerikanischen Mörder und die gerechte Rachedeklaration eines souveränen Volkes, das keinen Kompromiss mit der Ungerechtigkeit kennt, mit dem eisernen Heerführer, der mit den überheblichen, arroganten und grausamen Yankees unbarmherzig umgeht, haben die Koreaner vor nichts zu fürchten und keiner wird den starken Vormarsch des Südkorea zur Erfüllung des schönen Traums und Ideals des Volkes verhindern, hoben die Redner hervor. Anschließend gab es Massendemonstrationen.